liegen am Boden. Ein anderer muss sich übergeben. Zum Wohl die Herren auf unsere Zeit, auch wenn wir nichts bewegen. So trinkt auf die Gelegenheit, in der wir uns begegnen. Da vorne am Horizont Zeit, auch wenn wir nichts bewegen.